بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Woche bereits gesehen, diesen einen Augenblick, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Erhaben Allah geht, um Fürsprache einzulegen für die gesamte Menschheit, sowohl für die Gläubigen als auch für die Ungläubigen. Und Allah wird ihm dies gewähren und er wird ihn auffordern, zurückzukehren zu den anderen auf dem Versammlungsort, dort, wo sie alle darauf warten werden, dass der Erhabene Allah kommt. Und sie werden alle, ihre Rechtschaffenen und ihre Sünder, ihre Propheten, ihre Gesandten, sie alle, sie werden dann dort stehen, zum Himmel blickend, wartend darauf, dass der Erhabene Allah kommt. Damit der Erhabene Allah mit der Abrechnung beginnt und damit sich für jeden entscheidet, ob er zu den Glückseligen gehört, die ins Paradies kommen werden, oder zu den Verlierern, die ins Höllenfeuer kommen. Möge Allah uns davor bewahren. Und sie werden dann Richtung Himmel schauen und dann wird sich der Himmel spalten. Der Himmel wird sich aufspalten und die Bewohner des ersten Himmels werden herabsteigen. Die Engel, die sich in dem ersten Himmel befinden, sie werden herabsteigen. Und sie werden die gesamte Menschheit und die gesamten Dschinns, die sich auf diesem Versammlungsort befinden, umzingeln. Und dann werden die Engel des zweiten Himmels kommen. Und sie werden doppelt so viele sein wie diejenigen, die sich jetzt gerade an diesem Versammlungsort befinden, samt der Menschheit und den Engeln und den Dschinn. Und sie werden sie genauso umzingeln. Und so wird es weitergehen. Der dritte Himmel, der vierte, fünfte, sechste und siebte. Und nach denen werden dann die Engel, die Träger des Thrones, herabsteigen. Und sie werden Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen, Subuh al-Quddus. Und alle werden darauf warten, dass der Erhabene Allah kommt. Und jedes Mal, wenn eine Gruppe von Engeln herabgestiegen ist, fragen die Leute sie und fragen sie und wollen wissen, ist unser Herr unter euch? Aber die Engel werden jedes Mal darauf antworten, nein, aber er wird kommen. Jedes Mal, wenn die sehen, wie die Engel herabsteigen von einem Himmel zum anderen, wollen sie wissen, ob der Erhabene Allah dabei ist. Aber die Engel werden ihnen sagen, nein, aber er wird kommen. Und dann schließlich wird der Erhabene Allah kommen, so wie es seiner würdig ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dies auch genauso im Koran gesagt hat. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen und Beständigen senken und wirklich enttäuscht wird, wer als Last begangenes Unrecht trägt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Und am Tag, da sich der Himmel Wolken hervorbringend aufspaltet, und die Engel eindrucksvoll herabgesandt werden. Und an anderen Stelle erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran diesen einen Augenblick, wenn er dann kommen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Das heißt, an diesem gewaltigen Tag wird der Erhabene Allah kommen, so wie es natürlich seiner würdig ist. Weder leugnen wir diese Eigenschaft, dass er kommen wird, noch vergleichen wir ihn mit seiner Schöpfung, noch irgendwas, weil nichts ist ihm gleich. Aber wenn er sagt, dass er kommt, dann wird er kommen an diesem gewaltigen Tag. Und dann wird er seinen Thron und seinen Kursi dorthin stellen, wo er möchte. Und dann wird er, wie wir bereits gesehen haben, eine Person zu sich rufen. Alle sind dort versammelt und warten darauf, was der Erhabene Allah sagen wird. Und der Erhabene Allah wird den ersten Menschen überhaupt zu sich rufen. Adam alayhi salam, den Vater von uns allen. So wie es der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, beschrieben hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, wenn wir dann alle dort versammelt sind, er wird sagen, O Adam, er ruft ihn zu sich, O Adam. Und Adam wird zu ihm kommen und sagen, hier bin ich zu deinen Diensten und alles Gute ist in deinen Händen. Hier bin ich, O Herr. Und was sagt ihm der Erhabene Allah? Er sagt zu ihm, bring jene hervor, die ins Höllenfeuer geworfen werden. Zu Adam alaihi salam, den Vater von allen, von uns allen, von den Gläubigen genauso wie von den Ungläubigen, von den Rechtschaffenen genauso wie den Sündern. Er ist der Vater von uns allen. Und Allah subhanahu wa ta'ala fordert ihn auf, die Höllenbewohner herauszubringen. Die Höllenbewohner von allen, die da stehen. Und dann sagt Adam alaihi salam, wer sind jene, die ins Höllenfeuer geworfen werden sollen, O Herr? Wer sind sie und wie viele werden es denn sein? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm antworten und er wird ihm sagen, von jedem 1000 999. Von jeden 1000 sollen 999 hervorgebracht werden, die dann ins Höllenfeuer kommen. Und nur einer von den 1000 wird dem Höllenfeuer entkommen. Schaut, wie gewaltig diese Anzahl sein wird. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass die Menschheit, wenn sie diese Worte hören, die Worte des Erhabenen Allah, dass von 1000 nur einer entkommen wird, werden sie natürlich verzweifeln. Und jeder wird sich denken, werde ich dieser eine sein unter den 1000 oder werde ich doch einer von diesen 999 sein? Und selbst die Kleinen, die Kinder, die noch nie in ihrem Leben gesündigt haben, wenn sie das hören, werden sie aus Angst und Furcht graue Haare bekommen. Und diejenigen Frauen, die noch nicht ihr Kind zur Welt gebracht haben, werden ihr Kind verlieren an diesem Tag, wenn sie das hören. Und auch die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie das hörten, hat sie es, diese Sache natürlich mitgenommen. Und jeder von ihnen hat sich gefragt, werde ich denn zu diesem einer, zu der einen Person gehören oder nicht? Und sie fragten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, o Gesandte Allah, wer von uns ist jeweils immer dieser eine? Wer von uns? Sie hatten Angst gehabt. Sie wollten wissen, ob sie die Geretteten sind oder ob sie zu denen gehören, die nicht gerettet sein werden. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihnen, seid guten Mutes, denn es wird ein Mann von euch und 999 von Ya'juj und Ma'juj sein. Ya'juj und Ma'juj, diese zwei Völker, die wir bereits kennengelernt haben, die vernichtend sein werden und die eine gewaltige Anzahl haben werden. 999 von ihnen werden ins Höllenfeuer geschickt und einer von euch wird zu den Glücklichen gehören. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ich hoffe, dass ihr ein Viertel der Leute der Paradiesbewohner ausmacht. Ihr, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und damit meinte er die Sahaba und uns alle, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Er wünscht sich, dass wir am jüngsten Tag den Viertel der Paradiesbewohner ausmachen. Und die Sahaba, als sie dies hörten, lobpreisten sie Allah und riefen Takbir, weil sie wussten, wem sollen sie dafür danken? Derjenige, der es ermöglicht, und das ist der Erhabene Allah. Deswegen danken sie ihm dafür, dass sie ein Viertel der Paradiesbewohner ausmachen werden. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, ich hoffe, dass ihr ein Drittel der Paradiesbewohner ausmacht. Und die Sahaba freuten sich umso mehr und lobpreisten den Erhabenen Allah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hoffe, dass ihr die Hälfte der Paradiesbewohner ausmacht. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, um zu zeigen, das Verhältnis zwischen seiner Umma und der gesamten Menschheit, die Anzahl seiner Umma, die Hälfte der Paradiesbewohner ausmachen wird, und die gesamte Menschheit. Er sagte, Menschen euresgleichen, also ihr, die Umma von Muhammad, Menschen euresgleichen sind wie ein schwarzes Haar auf dem Fell eines weißen Stieres oder ein weißes Haar auf dem Fell eines schwarzen Stieres. Ihr seid wie ein weißes Haar an einem Stier, der komplett schwarz ist. Das seid ihr im Verhältnis zur gesamten Menschheit. Und trotzdem werdet ihr die Hälfte der Paradiesbewohner ausmachen. Deswegen sollten wir den Haben Allah dafür danken, dass wir Muwahhidin sind, dass wir den Tawhid umsetzen dürfen und dass wir aber auch zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören dürfen, dieser gesegneten Umma, über die der Haben Allah im Koran gesagt hat, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas." Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Aber warum seid ihr die beste Gemeinschaft? Weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und an den Erhaben Allah glaubt. Das ist das, was euch ausmacht. Nicht, weil ihr in einer Zeit geboren seid, wo die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam existiert und ihr automatisch reingeboren wurdet, aber sonst mit dem, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nichts zu tun habt. Nein, ihr seid die beste Gemeinschaft, weil ihr zum Guten ruft und weil ihr das Verwerfliche verbietet und weil ihr an den Erhaben Allah auf beste Art und Weise glaubt, so wie es sein muss. Deswegen seid ihr die beste Gemeinschaft und deswegen werdet ihr dann auch am jüngsten Tag die Hälfte der Paradiesbewohner ausmachen. Und dann ruft der Erhabene Allah als nächstes eine weitere Person, einen anderen Propheten. Und zwar ist es der Prophet Nuh alayhi salam. Er ruft ihn zu sich und er sagt zu ihm, O Nuh, und Nuh wird erwidern, hier bin ich zu deinen Diensten und alles Gute ist in deiner Hand. Und der Erhabene Allah sagt zu ihm, hast du die Botschaft deinem Volk verkündet? Er hat ihn gefragt, ob er die Botschaft die ihm anvertraut wurde, auch vollbracht hat und verkündet hat an sein Volk. Und Nuh wird antworten, ja, o Herr. Und daraufhin wird der Herr Allah das Volk von Nuh rufen. Er wird sie rufen und er wird zu ihnen sagen, hat Nuh die Botschaft an euch überbracht? Und so wie es üblich bei den Ungläubigen ist, werden sie auch hier lügen. So wie sie zu ihren Lebzeiten gelogen haben und so wie ihre Medien stets gelogen haben, werden sie auch denken, dass sie mit ihrer Lüge weit kommen werden am jüngsten Tag. Dabei vergessen, dass sie vor dem Erhaben Allah steht. Dass er Nuh nicht fragt, weil er nicht weiß, sondern er weiß es. Aber er fragt ihn trotzdem. Und er weiß es am besten, ob er die Botschaft verkündet hat. Und er weiß es am besten, ob das Volk von Nuh die Botschaft auch angenommen hat. Das Volk von Nuh wird sagen, nein, zu uns ist weder ein Warner gekommen, noch jemand anders. Wer ist das? Wir kennen ihn nicht. Weder er noch irgendwer ist zu uns gekommen. Hoffend, dass sie jetzt der Strafe entkommen. Daraufhin wird der Herr Allah zu Nuh alayhi salam sagen, wer kann es für dich bezeugen, Nuh? Du sagst, du hast es verkündet. Und sie sagen, du hast es nicht verkündet. Du warst nicht mal da gewesen. Wer ist dein Zeuge? Wer kann es bezeugen, dass du die Botschaft verkündet hast? Daraufhin wird Nuh alayhi salam sagen, Muhammad und seine Umma. Muhammad und seine Umma werden Zeugnis für mich ablegen, dass ich die Botschaft verkündet habe. Und dann wird der Erhabene Allah die Umma von Muhammad rufen, uns alle rufen. Der Gesandte Allah sagt, dann werdet ihr gebracht, also die Umma von Muhammad, und ihr werdet bezeugen, dass er seinem Volk die Botschaft überbracht hat. Und dann werde ich gebracht und ich werde über euch Zeugnis ablegen. Und eine andere Überlieferung, die bei Ibn Majah verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wird der Erhabene Allah die Umma von Muhammad sagen, wer hat euch darüber in Kenntnis gesetzt, dass Nuh die Botschaft an sein Volk überbracht hat? Ihr habt ja in dieser Zeit nicht gelebt, woher wisst ihr das denn? Ihr legt ja Zeugnis ab für Nuh, aber ihr wart doch gar nicht dabei gewesen, woher wusstet ihr das? Und dann wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu uns gekommen und hat uns darüber berichtet, dass alle Propheten die Botschaft an ihr Volk überbracht haben und wir haben ihm geglaubt. Deswegen können wir bezeugen, dass Nuh alayhi salam die Botschaft an sein Volk überbracht hat. Deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, und das ist die Erklärung von folgendem Vers: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. In diesem Augenblick werdet ihr dann Zeugnis ablegen und der Gesandte Allah wird dann über uns Zeugnis ablegen. Und daraufhin wird der Erhabene Allah eine dritte Person zu sich rufen. Und er wird Isa a.s. zu sich rufen, Jesus. So wie der Erhabene Allah dies im Koran beschrieben hat. Allah s.w.t. sagt im Koran, dass er dann zu Isa a.s. folgendes sagen wird. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. O Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern? Und warum hat der Erhabene Allah speziell Isa a.s. gerufen? Das sind ja noch ganz andere Propheten und Gesandten. Aber er hat Isa a.s. zu sich gerufen. Und die Gelehrten, sie sagen, der Grund dafür ist, dass es bei den Propheten und Gesandten so war, dass ihre Völker entweder an sie geglaubt haben oder nicht. Entweder sie haben ihnen gefolgt oder sie waren ungläubig gewesen. Außer bei Isa a.s. Eine Gruppe hat gesagt, dass er Gott ist. Eine andere Gruppe sagte, er ist der Sohn Gottes. Und andere haben ihn und seine Mutter Allah subhanahu wa ta'ala gleichgestellt und sie zu Götter genommen. Deswegen ruft ihn Allah subhanahu wa ta'ala und fragt ihn, hast du deinem Volk gesagt, dass sie dich anbeten sollen? Hast du ihnen gesagt, dass du der Sohn Gottes bist? Hast du gesagt, dass sie dich und deine Mutter neben mir, dass sie euch dienen sollen? So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Und daraufhin wird Isa alayhi salam antworten, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala auch bereits im Koran erwähnt hat. Er wird sagen, مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ich habe ihnen nur gesagt, Isa a.s. wird antworten, ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ihnen nur das gesagt, was du mir befohlen hast. Und zwar was? Dient Allah meinem und eurem Herrn. Das, was alle Propheten und Gesandten ihren Völkern gezeigt haben, die Tauhid. Er hat sie nicht gesagt, betet mich an, betet meine Mutter an. Nein, er hat sie aufgefordert, den einzig wahren, den Herrn Allah anzubeten. Den Tawhid umzusetzen gegenüber den Herrn Allah. Und das ist der Ruf der Propheten, das ist der Ruf der Gesandten. Und das ist der Ruf der wahrhaftigen Gelehrten. Und das ist der Ruf der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sich auf diesem geraden Weg befinden. Der Anfang von unserer Dawah ist der Tawhid. Und das Letzte von unserer Dawah ist Tawhid. Und dazwischen ist Tawhid. Alles ist Tawhid. Weil das dein Schlüssel am jüngsten Tag sein wird. Und das ist auch die Antwort, was Isa a.s. seinem Herrn gibt. Das, was ich ihnen gesagt habe, ist, dass sie dir dienen sollen. So wie es alle Propheten vor ihm und nach ihm gesagt haben. Und dann sagt Isa a.s. weiter zum Herrn Allah, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Wenn du sie strafst, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du ja der Allmächtige und Allweise. Das sind deine Diener, du kannst jetzt mit ihnen machen, was du willst. Du kannst sie bestrafen oder du kannst ihnen auch vergeben. Und schaut, was Erhabene Allah daraufhin antworten wird. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Diejenigen, die wahrhaftig waren und den rechten Weg eingehalten haben, sie werden jetzt die Gewinner sein, nicht jeder. Derjenige, der standhaft war und geduldig war, auch wenn es vielleicht schwer war, aber trotzdem geduldig gewesen, weil er wusste, hier auf dieser Erde wird er nur einige Jahre leben. Aber das Leben, was danach kommt, ist ein Leben der Ewigkeit. Deswegen ist er geduldig geblieben, hat auf seine Gebete Acht genommen, hat auf seine Religion Acht genommen, hat versucht, die Grenzen Allahs auf die beste Art und Weise einzuhalten, soweit es ihm möglich war. Jetzt bekommt er das, was ihm versprochen wurde. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, als wenn Isa ihm bittet darum oder ihm sagt, du kannst sie bestrafen, wenn du willst, und du kannst ihnen vergeben, wenn du willst, spricht er hier die Wahrhaftigen, die sich hier abgemüht haben, die bekommen jetzt ihren Lohn. Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Das ist der wahre Erfolg, wenn du standhaft geblieben bist und dann am jüngsten Tag zu den Gewinnern gehören wirst. Und danach wird der Herr Allah alle Propheten zu sich rufen. Jeder wird heute zur Rechenschaft gezogen werden, jeder. Ob es nun die Propheten oder die Gesandten sind, ob es die Märtyrer sind, jeder wird zur Rechenschaft gezogen. Und er ruft die Propheten und die Gesandten zu sich und er sagt zu ihnen, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt, was wurde euch geantwortet? Und sie werden sagen, wir haben kein Wissen darüber. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Und deswegen, wenn doch der erhabene Allah die Propheten und Gesandten zur Rechenschaft zieht und auch die Engel und auch die Märtyrer, glaubst du denn, dass er dich verschonen wird? Glaubst du, dass du diesen gewaltigen Tag ankommen wirst, dass Allah dich nicht zu sich rufen wird und dir dein Buch geben wird und dich dann fragt, oh mein Diener so und so, und dich beim Namen erwähnen wird, warum hast du das und das und das getan? Denkst du, dass du entkommen wirst, wenn er doch die Propheten und Gesandten auch zur Rechenschaft gezogen hat? Sei dir gewiss, dass du auch zur Rechenschaft gezogen wirst. Deswegen glücklich ist derjenige, der sich mit diesem Augenblick jetzt bereits hier in dieser Zeit befasst hat und sich genau auf diese eine Begegnung vorbereitet hat und sich auf die Fragen seines Herrn vorbereitet hat und jetzt bereits versucht hat, seine Sünden zu löschen, die er bereits begangen hat, indem er angefangen hat, diese zu bereuen beim Erhaben Allah und indem er sich vorgenommen hat, besser zu werden und indem er auch diesen gewaltigen Monat Ramadan für sich ausgenutzt hat, ein neues Leben anzufangen, damit er, wenn er dann zur Rechenschaft gezogen wird, nicht zu den Verlierern gehört. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون أوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin und die Engel und die Erde wird im Licht ihres Herrn erstrahlen. Das Buch wird hingelegt und die Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt und jeder Seele wird in vollem Maße zukommen, was sie getan hat. Er weiß sehr wohl Bescheid über das, was sie tun. Jeder wird an diesem Tag das bekommen hat, was er getan hat, nicht mehr und nicht weniger. Jeder von uns. Deswegen, barakallahu fikum, sollten wir darauf achten, uns auf diesen gewaltigen Tag vorzubereiten. Weil jetzt beginnt die Abrechnung. Jetzt wird jeder Einzelne vor dem Erhabenen Allah stehen und er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Und dieses werden wir dann inshallah in der nächsten Khutbah kennenlernen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.